lass ihn nicht mehr so einfach mit mir spielen. Ich werde keine Sekunde mehr der Sklave für dich sein. Keine Marionette für deine Ziele, denn ab jetzt kannst du dir sicher sein. Lass ich meine Wege gehen, einen eigenen Samen seh. Und ein Trash von dir, ich glaub es nicht, dass du so bist, wie du bist. Und dafür hasse ich dich. Und ein Trash von dir, ich glaub es nicht, dass du so bist, wie du bist. Und dafür hasse ich dich.